Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Teil 2 unseres Horror-Specials. Nachdem wir im ersten Teil schon unendlich lange mit Soki über Fatal Frame 5 gelabert haben, geht es nun weiter mit Teil 2, Soma und Eternal Darkness. Viel Spaß damit! Dann würde ich sagen, weil wir über das nächste Spiel nicht ganz so viel Worte verlieren dürfen, machen wir mit Soma weiter, oder? Das ist dein Spiel. Genau, ich habe mir als Titel, den ich noch gerne empfehlen wollte, also es können ja alte Spiele, aktuelle Spiele, alles Mögliche, wir wollten noch über einen weiteren Titel sprechen. Habe ich mir mal einen aktuellen Titel rausgesucht. Wie ihr schon sagte, geht es um Soma, was jetzt seit, ich schätze mal so einen Monat knapp, im Store erhältlich ist, für oder Steam oder sonst wo. 39 Euro. Von den Amnesia-Machern. Und ich habe mir das Spiel geholt, ohne dass ich großartig darüber was wusste, weil ich früher Amnesia gern gespielt habe und ich habe viel Hoffnung da reingesteckt. Ich habe gedacht, probier es einfach mal. So, Science-Fiction Horror-Szenario wirkt es zumindest. Es ist, muss ich sagen, ein sehr, sehr gutes Spiel. Also für mich ist es das beste Horrorspiel, was ich diesen Jahres gespielt habe. Also sogar besser wie Until Dawn? Ich sag mal, schwierig. Until Dawn, es ist schwierig. Also bei Soma ist es so, worin dieses Spiel punktet, ist die Story. Until Dawn hat auch eine nette Story, die schön aufgelöst wird nachher, wo du wirklich alles verstehst. Und das ist schon ziemlich cool mit einigen Überraschungen. Aber es ist halt einfach, die Story ist halt da und jetzt weiß ich alles, jetzt ist alles gut. Massenkompatibler auf jeden Fall. Also genau. Sagen wir's mal so. Bei Soma ist es allerdings so, ich weiß nicht, die Personen, die Bioshock Infinite gespielt haben, die werden es wahrscheinlich jetzt verstehen. Man spielt das Spiel durch und man ist am Ende total weggeflasht von der Story. Es ist so ein richtiger Mindfuck, wo man erstmal das total verarbeiten muss. Man denkt dann erstmal über das Spiel nochmal nach und es ist auch moralisch von den Entscheidungen her, die man treffen muss. Man macht sich einfach darüber Gedanken. Grundlegend geht Soma einfach darum, man ist eine Person, die an einer Krankheit leidet und man geht halt zu einem bestimmten Arzt, der so einen Gehirnscan durchführen möchte und sitzt halt dann auf so einem Stuhl, kriegt so einen Helm auf und dann will der das scannen, um das Gehirn zu untersuchen und auf einmal wird halt alles schwarz und man nimmt den Helm ab und dann ist plötzlich in irgendeiner komischen Kammer, wo so komische Anzüge hängen und alles sieht so ein bisschen futuristisch aus mit so Türen, wo du aufdrücken kannst, wie auf so einem Raumschiff quasi. Und man läuft dort halt rum und will erfahren, was ist denn eigentlich los? Und mehr als das darf ich auch nicht verraten, weil man muss es einfach komplett von Anfang bis Ende durchleben, dieses Spiel. Es ist sehr, sehr gut. Die Story macht viele, also sie wird komplett erklärt, man versteht nachher genau, was abgeht. Und ich muss sagen, es ist mal eine neue Story, weil es gab noch nicht so eine Horror-Story mit diesem Szenario. Das ist gut. Es ist wirklich eine komplett neue Idee und die Idee ist auch noch richtig gut. Und es haut einen am Ende einfach nur total weg. Man ist, ich weiß nicht, entweder ist man total erdrückt von der ganzen Stimmung, man ist deprimiert, man ist froh über das Ende. Ich weiß nicht, jeder nimmt das komplett anders auf. Aber Fazit ist, man ist bei diesem Spiel, es ist der absolute Mindfuck. Also man kommt einfach darüber nicht klar, wochenlang und muss erstmal darüber nachdenken und das Spiel lässt einen so ein bisschen nicht in Ruhe, so ging es zumindest mir. Grundlegend, Amnesia-Spieler dürften es kennen, man kann sich nicht verteidigen, das ganze Spiel über nicht, man kann sich nur verstecken, man muss weglaufen, man muss erforschen, Rätsel lösen etc. und erforscht halt und muss einfach herausfinden, was ist denn eigentlich hier passiert. Und ich denke mal an dem Punkt, also hast du irgendeine Frage grundlegend dazu? Genau, oder? Also nur um mal die Rollen verteilen, die haben wir vorher schon geklärt, bei dem Spiel zu erzählen. Ja. Ich habe es nämlich noch nicht gespielt, einfach deswegen, weil ich bei dem Preis eben noch überlegt habe und allein durch meine Retro Ranger-Tätigkeit muss ich mir quasi aussuchen wirklich, welche Spiele ich mir jetzt rauspicken kann, ja. Weil wenn ich nebenbei zum Beispiel noch sowas spiele wie Witcher 3, was einfach mal 200 Stunden frisst, dann kann ich halt eben nicht einfach 20 Spiele auf einmal mehr holen und bei Soma habe ich noch, ich sag mal, gewackelt, weil ich nicht hundertprozentig wusste, okay, lohnt es sich, ich warte eigentlich immer noch auf den Sale. Du hast mich natürlich jetzt wieder super heiß gemacht, deswegen mal vielleicht auch generell eine Frage, einfach für Leute, die sich schwer was drunter vorstellen können. Im Vergleich mit Alien Isolation ist wahrscheinlich schwierig zu ziehen. Na gut, das ist vom Grundprinzip her ähnlich, weil du dich auch nicht richtig verteidigen kannst. Ja. Die Atmosphäre von der Bedrohung her, wenn dort, es gibt verschiedene Gegner, denen man gegenübersteht, verschiedene Monster, Viecher, irgendwas, verrate ich jetzt einfach mal nichts, was es ist. Teilweise darfst du die Gegner nicht angucken. Es gibt Gegner, die du, was dann ganz schlimm ist, weil dann weißt du nicht, wo ist denn der Gegner gerade? Du versteckst dich dann irgendwo in den Ecken, kauerst und darfst einfach nicht hingucken. Und dann weißt du einfach nicht, wie soll ich denn jetzt handhaben? Wann weiß ich denn, was da weg ist? Du musst dich dann komplett auf dein Gehör verlassen. Und okay, teilweise gibt es Gegner, die einen komplett verfolgen. Ganz normal, wo in denen du das nicht entdeckt werden darfst. Und die Bedrohung her ist dann ähnlich wie bei Alien Isolation. Du kannst dich dann auch verstecken irgendwo in Ecken, nur du hast keine Spinde oder sowas. Und das macht das Ganze halt dann noch schlimmer. Und ja, was das angeht, ist es von der Atmosphäre ja richtig gut. Also die Atmosphäre ist Hammer in diesem Spiel. Die ist wirklich saugut. Ich habe mich teilweise, habe ich in manchen Momenten echt Panik bekommen vor den Gegnern und bin nur noch gerannt. Das ist bei dir selten. Das ist wirklich bei mir selten. Es gab eine Szene, wo ich vor einem Monster weggelaufen bin, wo ich mir gar nicht bewusst war, dass das überhaupt ein Gegner ist. Ich habe einfach nur noch die Beine in die Hand genommen, bin gerannt, versteck mich irgendwo in der Ecke, drehe mich um und es steht vor mir, läuft einfach auf mich zu und ich kipp um und da war ich schon weg gewesen. Da hatte ich mich in dem Moment so erschrocken, weil ich dachte, ich hätte es abgeschüttelt, drehe mich um und läuft einfach nur auf mich zu, ist direkt vor mir, habe ich nur die Krise bekommen. Okay. Ansonsten ist es, das Spiel hat sehr viele moralische Entscheidungen, die man treffen muss, wo man wirklich ähnlich wie bei Until Dawn oder Heavy Rain danach sitzt und überlegt, soll ich das jetzt wirklich machen? Wie wirkt sich das später auf das Spiel aus? Kann ich das machen, wo man wirklich selbst moralisch sich hinterfragt, wie würde ich jetzt entscheiden? Was soll ich in dieser Situation machen? Was einem echt zu bedenken gibt. Es gibt Situationen, wo ich wirklich da gesessen habe und gedacht habe, nee, das will ich jetzt nicht entscheiden. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich weiß es nicht. Das finde ich vor dem Hintergrund interessant, weil ich zumindest jetzt als Außensteher angenommen habe, dass man relativ allein ist. Und ich mir dann denke, okay, welche Entscheidung kann schon groß auftreten, wenn man allein ist? Was ich meine? Man ist wirklich allein, aber es ist halt echt, man muss es einfach, okay, man muss es spielen, ja, man kann nicht die Story reden. Nicht erzählen, das es geht einfach gut. Nicht. Und auf diese Idee, was dahinter steckt in diesem Spiel, würde man auch nie im Leben kommen. Okay. Man kommt niemals drauf, egal wie lange man grübelt. Erst solange man das Spiel ein bisschen spielt, man ist am Anfang total verwirrt. Man begegnet Situationen, wo man echt denkt, was soll das da jetzt? Das hier ist irgendwie skurril. Ist hier alles bekloppt oder was ist hier los? Und irgendwann macht es dann Klick und man erfährt immer mehr und dann wird es immer interessanter. Und bis zum Ende wird es halt einfach nur Hammer. Es wird richtig Wahnsinn. Also auf jeden Fall, die 30 Euro waren es vollkommen wert, will ich nur abschließend dazu sagen. Hol es dir, spiel es. Es ist wirklich. Ich war sehr glücklich, da ich es gespielt habe. Es ist mir nur so ein Spiel, wo ich genau gedacht habe, das ist die ideale Investition gewesen. Ich habe, die Spielzeit ist, ich weiß nicht, die kann ich jetzt nicht einschätzen. Ich habe so 5-6 Abende oder Nachmittage bis Abend dran gespielt. Es gibt stellenweise schwierige Stellen, wo man schon ein bisschen kniffliger ist, wo man ab und zu mal stirbt oder sowas. Ich bin aber relativ einfach durchgekommen. Ist aber jedem seine Spielart und Weise natürlich, wie man da durchkommt. Und ja, ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Es ist ein gutes Spiel und es hat eine saugute Story und es lohnt sich. Also allein von der Geschichte her, das Spiel punktet in Atmosphäre, Story und im Spielerlebnis einfach nur. Man darf jetzt keinen ultimativen Horror-Schocker erwarten, aber es ist einfach eine sehr erdrückende Stimmung und Situation und es ist schon sehr krass, wie sich die Meinung auch irgendwann ändert. Eine Sache muss ich erzählen. Es gibt, nachdem man erfahren hat, was da los ist, eine kleine Umfrage an so einem Terminal. Diese Umfrage wirst du am Anfang beantworten und du wirst am Ende wird dir diese Umfrage nochmal gestellt und dann wirst du sie im kompletten Gegenteil beantworten. Achte mal drauf, es ist total krank, wie sich eine Meinung durch dieses komplette Spielerlebnis, was man hat, völlig verändern kann. Ja. Das ist Wahnsinn. Also spiel's mal. Aber das war ja bei Alien Isolation auch so, dass es ist ja kein Jumpscare-Spiel, wo pausenlos irgendwas passiert, sondern es kann durchaus sein, dass man mal eine halbe Stunde wartet, bis überhaupt was passiert, aber die Atmosphäre war halt so gut, dass er einen mit reingezogen hat. Noch eine Frage hätte ich aber, und zwar, was mich interessieren wird, wie ist denn die Qualität bzw. der Schwierigkeitsgrad der Rätsel? Also gibt es Rätsel, wo man klassischerweise denkt, oh Gott, ich habe jetzt 5000 Sachen probiert, ich komme einfach nicht weiter? Oder sind es lockere Rätsel? Es gibt Situationen, die sind halt, wenn man einfach nicht genau aufpasst und nicht mitdenkt, dann läuft man 1000 Mal an der Lösung vorbei. Okay. Wenn man ansonsten, es gibt viele Rätsel, die sind einfach relativ schlicht und einfach zu lösen. Man muss einfach nur genau aufpassen und auch lesen, was auf den Terminals steht etc. Und dann fügt sich alles irgendwie zusammen. Man erhält irgendwelche Sachen. Man muss einfach darauf achten und aufpassen, dann geht's. Ansonsten gab es Stellen, wo ich wirklich 1000 Mal rumgelaufen bin, an der einen Stelle vorbei. Ich hatte die Lösung schon vor Augen und habe sie einfach nicht wahrgenommen als Lösung. Und das war dann dämlich. Und irgendwann habe ich dann nochmal alles durchgelesen, überall. Und dachte, das da war's. Also die Rätsel sind nicht zu schwer, aber Hindernisse sind angenehm auf jeden Fall. Also es ist schon gut. Es ist eine gute Abwechslung zu der Panik, die man ansonsten hat, in gewissen Situationen, die oft vorkommt. Und ja. Ich glaube, meine Katzen sind auch gerade infiziert worden. Von sind total Virus. Am Durchdrehen. Total am Durchdrehen. Es klingt auf jeden Fall super. Da muss ich mir doch noch überlegen. Vielleicht mache ich es über die, ich habe ja auch an Weihnachten habe ich ein bisschen Zeit. Da würde ich es mir vielleicht vornehmen und vorpacken und dann einfach mal durchspielen, weil ich denke, das ist gerade so ein Spiel, da finde ich, ist es wichtig, nicht zu häufig aufzuhören, also ja. Pausen dazwischen zu machen, sondern wenn es geht halt, wie du schon gesagt hast, in ein paar Sessions durchzuspielen. Du wirst halt nicht aufhören können, weil es ist einfach ein riesiges, geniales Spielerlebnis im Gesamten. Das gesamte Paket ist einfach nur Wahnsinn und es wird einen nimmer loslassen. Man denkt die ganze Zeit drüber nach. Ich habe mich dann direkt am nächsten Morgen nochmal hingesetzt und nochmal weitergespielt. Ich habe andauernd nur gespielt, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht und es packt ein. Weil eigentlich müsste der Soma-Entwickler müsste dich irgendwie einstellen als Marketing. Den Guy, der das Spiel einfach. Aber kurz noch eine letzte Erwähnung zum Spiel. Ja. Es gab ja für die Amnesia-Spieler, es gab Imagine for Pigs, was nicht so gut war wie das alte Amnesia. Und das war aber auch von The Chinese Room oder sowas von entwickelt. Mhm. Also die hatten ihre Spielereihe aus den Händen gegeben und ein anderes Studio hat das entwickelt unter denen. Und Soma ist endlich wieder von den ursprünglichen Amnesia-Entwicklern, das merkt man auch. Also wie gesagt, man kann sich, wenn man sich Trailer anguckt, Videos anguckt, keine Story vorstellen, aber es ist Wahnsinn. Was ich dann aber gut finde, ist dass der Entwickler es ja dann geschafft hat, seiner Linie treu zu bleiben. Also Amnesia habe ich ja auch gespielt und das war wirklich gut. Und wenn das Spiel jetzt hier, sagen wir mal, ist tausendmal besser. Okay, wenn es sogar noch besser ist, dann ist das ja schon, also, schon eine Kunst, weil ich denke, das ist nicht wirklich einfach, sowas zu schaffen. Es gibt ja nur wenig aktuelle Beispiele, die man nennen kann, zum Beispiel The Stanley Parable und das neue, wie heißt es nochmal, mir fällt es gerade nicht ein, aber dort ist es ja genauso. Also jeder hat sich gefragt, oh Gott, wie kann der Entwickler was Neues schaffen, Stanley Parable noch übertreffen und das neue Spiel ist ja zum Beispiel auch eigentlich noch viel besser und ich glaube The Beginning Room, ich weiß es nicht, weiß ich jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig, aber es ist ja auch auf jeden Fall viel, viel besser geworden und man denkt sich einfach nur, okay, das sind kleine Entwicklerstudios, Respekt an die Leistung, also dann können wir ja das Fazit fassen, dass es ein wahnsinnig gutes Spiel ist und jeder ist da draußen, der irgendwas auf Horror hält, sich das Spiel holen sollte. Und sich den total Mindfuck geben möchte, dass er wochenlang drüber nachdenkt, dann ja, wäre es eine Empfehlung wert. Aber erwartet, wie gesagt, kein Ego-Shooter, andauernd passiert irgendwelche Action-Spiel, also das ist es auf jeden Fall nicht. Mit Outlast lässt sich wahrscheinlich auch schwer vergleichen, weil Outlast später auch sehr, sehr abbaut. Flucht und sehr, sehr abbaut, finde ich persönlich. Da bin ich auf den zweiten Teil gespannt, der ja auch demnächst kommt. Schauen wir mal. Mein Spiel, die 30 Minuten werden wir heute auf keinen Fall schaffen. Wie viel weiß ich jetzt schon. Verrate ich nicht. Ah. mein Spiel, was ich mir rausgesucht habe, die Zeit stimmt eh nicht, weil wir vorher angefangen haben. Gut, okay. Mein Spiel, was ich mir rausgesucht habe, ist ein Klassiker natürlich, Retro Ranger. Nee, ich hätte mir auch können ein aktuelles Spiel holen. Ich wollte extra nicht über Until Dawn oder so sprechen, weil das natürlich aktuell sowieso fast jeder tut. Ich auch nicht, aber so war es einfach wirklich interessant. Gut. Genau. Außerdem hätten wir da wahrscheinlich wirklich eine eigene halbe Stunde drüber reden können. Ich habe mir Eternal Darkness für den GameCube rausgepickt. Und zwar vor dem Hintergrund, weil ich mir wirklich Gedanken gemacht habe, okay, was ist eins der Horrorspiele, aus den letzten 15, 20 Jahren, die mich persönlich irgendwie bewegt haben oder die was ausgelöst haben. Ich habe überlegt, okay, Silent Hill 2, natürlich, klar, Silent Hill hat mich alles irgendwie beeinflusst und fand ich super cool, aber Eternal Darkness hat mich damals in der Form irgendwie weggehauen. Kurz zum Titel selbst, also es ist ja ein Spiel, was von Nintendo gepublished wurde. Es ist, glaube ich, der erste erwachsene Titel von Nintendo selbst. Entwickelt ist es von Silicon Knights und es ist auf dem GameCube erschienen und es hatte seine Ursprünge auf dem Nintendo 64, war dort also schon angekündigt worden, ist dann aber erst auf dem GameCube erschienen. Und um jetzt überhaupt mal den Einstieg zu machen vom Gameplay her, wie man es spielt, also wie es aussieht, ähnelt es den Resident Evil Teilen, wobei es unendlich viele Kniffe hat. Also es hat zum Beispiel ein Magiesystem, was bis heute noch meiner Meinung nach seinesgleichen sucht. Ja. Das ist derart komplex, obwohl es eigentlich nur Schere-Stein-Papier-Prinzip ist, aber das war trotzdem sehr, sehr cool eingebettet. Und man spielt in mehreren Kapiteln und vor allem unterschiedliche Charaktere und alles hängt irgendwie zusammen. Und das Spiel steuert auch auf ein krasses Finale hinzu. Also jetzt nicht so wie bei Soma, wo man am Schluss klar steht und denkt, mein Fuck, sondern es ist schon normal, also eine normale Story, sag ich mal, die aber einfach einen am Ball hält und gut auflöst. Und es hat vor allem ein paar Features eingeführt, die bis heute, finde ich, noch einzigartig sind. Und es hatte auch diese scary Atmosphäre. Also vielleicht sagst du noch mal kurz, was deine Erfahrung mit Eternal Darkness ist, bevor wir in die Tiefe gehen. Also ich habe es auch durch einen guten Freund damals gespielt gehabt, als wir auf dem GameCube kamen und also auf dem GameCube damit angefangen haben zu spielen. Ja. Ich muss sagen, ich fand es am Anfang richtig abgefahren. Zwischendurch habe ich gedacht, okay, das Spiel ist wirklich total ungewöhnlich und einzigartig, was aber auch so diesen Charme von diesem Spiel ausgemacht hat. Also sprich, diese Szenarien etc. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier spoilern soll oder sowas. Aber das Spiel war wirklich in seiner Art sehr einzigartig. Ja. Resident Evil-artig war es aufgebaut, feste Kameraperspektiven. Ich weiß nicht mehr, ob es die Panzersteuerung hatte von Resident Evil. Bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich glaube nicht. Aber ja und nein, ich glaube, es war ähnlich träge und anstrengend, sage ich es mal so. Aber es waren halt auch feste Kameraperspektiven und es bestand halt aus verschiedenen Bestandteilen. Man hat einmal diese riesige Villa gehabt, die man durchsucht hat, was interessant war, wo auch immer irgendwelche abgefahrenen Sachen passiert sind. Das war schon ziemlich cool. Dann gab es diese verschiedenen Kapitel-Szenarien. Genau. Aber da gehst du, denke ich, gleich mehr drauf ein. Auf jeden Fall ich war sehr beeindruckt, mein Kollege auch. Wir haben es verschlungen, dieses Spiel. Es war stellenweise echt schwer, muss ich sagen. Aber es war abgefahren gut. Also es war vor allen Dingen einzigartig. Es war mal was komplett anderes. Und zu der Zeit gab es auch nichts Vergleichbares. Ich muss auch sagen, bis heute gibt es auch kein vergleichbares Spiel, was so einen Aufbau hatte und so diese Art war wie das. Stimme ich dir zu, um jetzt auf die Villa zurückzukommen. Also ja. Das Spiel hat eigentlich schon klassisch eine Hauptfigur. Das ist dieses blonde Mädchen. Mir fällt auch leider der Name nicht mehr ein. Das spielt eben in dieser Villa. Und die erforscht quasi dort die Geschichte. Und bestimmte Berührungspunkte sind eben diese Buchkapitel, wo man eben dann später diese 12 Kapitel spielt. Mhm. Also geschichtlichen Hintergrund an echten Schauplätzen, die es tatsächlich so auch in der Form gibt, was ich erst im Nachhinein aber erfahren habe. Und jedes Kapitel hat eigentlich einen anderen Charakter und spielt in einer anderen Epoche. Also man spielt mal was in der Römerzeit, einen Krieger. Und es ist aber alles scheiße düster und wirklich so böse, finde ich. Also sei es jetzt auch die Stimmung, Atmosphäre, wo wir wieder eben bei Atmosphäre sind und es gibt auch Charaktere, die man eindeutig sympathisch findet auf dem Weg, also nicht nur einen, glaube ich. Und man ist echt am Schluss am Boden zerstört. Es ist kein Spoiler, wenn man sagt, dass die Charaktere in den Kapiteln dann sterben, weil die werden irgendwann gestorben, weil es vor langer Zeit passiert ist. Aber man ist echt mitgenommen, wenn man mitkriegt, okay, scheiße, was passiert mit denen jetzt am Schluss? Ich habe mich mit denen durchgekämpft, weil du hast auch gerade den Schwierigkeitsgrad erwähnt. Ja. Gerade später zieht der Schwierigkeitsgrad extrem an. Es gibt zwar, wenn man das komplexe Magiesystem ein bisschen verinnerlicht hat, kann man sich zwar an der einen oder anderen Stelle leichter machen, aber es ist trotzdem noch knüppelhart. Gerade ein paar Bosskämpfe sind irre schwer. Und es ist dadurch auch einfach super abwechslungsreich. Also wir haben eben ja geredet, Project Zero hat einen Ort, wo es spielt. Hier hat man ja alleine durch die Epochen schon 12 verschiedene Locations, mindestens. Ja. Es gibt sogar noch ein paar mehr. Und das ist eben auch das Besondere. Also das ist wirklich super interessant. Und es ist wie bei Soma. All diese Geschichten haben natürlich einen roten Faden, der sich durchzieht. Und man will einfach wissen, was passiert, was passiert denn da überhaupt? Und man merkt, okay, da braut sich wirklich was richtig Böses auf. Also es ist dieses klassische irgendwas, wie du schon gesagt hast, am Anfang passiert was, geht was schief. Und wie wenn man ein Portal in eine andere Welt aufmacht und auf einmal kommt das Böse rein. Es zieht sich über mehrere Epochen rauf. Man kann Charakteren, die man im Spiel trifft, nicht glauben, wird hinterrücks ermordet und solche Geschichten, also Intrigen. Ich fand das Kapitel, also einer meiner Lieblingskapitel war das klassische Kapitel, wo man in der Kirche spielt. Ich glaube, man ist sogar Priester, ich weiß es nicht. Genau. Oder man ist nur Ankömmling und sucht Schutz dort. Ich bin mir auch nicht mehr hundertprozentig sicher, es ist wirklich schon lange her. Und es ist natürlich alles sektenmäßig und im Hintergrund, ne, passiert das Abstruseste mit bösen Ritualen. Und genau diese Dunkelheit hat mich so in den Bann gezogen, vor allem, weil man einfach auf einer fucking Nintendo-Konsole gespielt hat. Man war das dort nicht gewöhnt. Und ich fand, die haben es auch echt gut umgesetzt, dieses Horrorszenario auf alle möglichen Epochen zu projizieren. Man hat ja nicht nur das aktuelle Szenario in dieser Villa, weil ich sag mal, wie viele Horrorspiele gibt es in irgendwelchen Villen, wo irgendwas passiert oder so. Aber dann in jener Zeit bei den Römern oder was es war oder in diesen ganzen Zeitepochen dort auch noch so ein Horrorszenario zu integrieren, was aber dann die Parallelen zu der aktuellen Zeit bezieht, das war halt schon Wahnsinn und das haben die richtig gut hinbekommen. Und alles irgendwie seine unterschiedlichen Geschichten mit einem unterschiedlichen Fokus, wo halt alles irgendwie erdrückend war. Es war schon gut, also beeindruckend. Dem stimme ich zu und es hatte noch, also das Magiesystem ist halt komplex, also es gibt aktive Runen, passive Runen und die kann man miteinander kombinieren und je nachdem, wie man es kombiniert, kommen halt Zaubersprüche raus, wie okay, man kann seine Waffe irgendwie verstärken. Ja. Und es ist halt farbenbasiert, also ich glaube, es war rot, grün und blau. Und es gibt halt dann eine klassische Schere-Stein-Papier-Prinzip, also rot schlägt, ich sage jetzt einfach mal blau, bin mir da auch nicht mehr hundertprozentig sicher und so weiter. Das war halt das eine, das war super komplex, die konnte man dann auch finden im Spiel natürlich und sich Vorteile verschaffen. Aber es gab dann halt wirklich diese total abstruse Momente, wie ich sage es mal, das ist der Sanity-Effekt. Also man wird in dem Spiel, wenn man nicht aufpasst, verrückt. Und wie ich eben erfahren habe, ist das sogar ein Patent von Nintendo, dass es bis heute noch hält, dass man eben, man hat neben der Gesundheit und der Magieanzeige hat man eben noch so eine seelische Gesundheit, nenne ich es jetzt einfach mal. Und je geringer die wird, desto mehr Effekte gibt es quasi im Spiel, die je nachdem zufällig sind oder auch an eine Location gebunden, sodass man zum Beispiel, du hast eben die schöne Szene erklärt, auf einmal platzt einem mittendrin wo einfach der Kopf wegfliegt. Man denkt, was ist gerade passiert? Ich habe doch gar nichts gemacht. Man rennt mit dem Charakter wirklich einfach nur diese Treppe rauf oder dann durch dieses Zimmer und plötzlich fliegt ihm einfach der Kopf weg und du denkst im ersten Moment, was ist denn jetzt los? Bist total erschrocken und dann plötzlich kommt wie so ein verzerrtes Bild und dann auf einmal ist wieder alles normal, wo du denkst, das war wie so eine Halluzination, die du jetzt mitbekommen hast. Das ist Die Wände bluten oder es ist halt das klassische verzerrte Bild. Ja. Also man bekommt einfach Fehlinformationen. Oder es gibt einfach mal so Zwischendinger, wie man sich in der Zelle sieht und man kauert in der Ecke und man denkt, okay. Es gab halt auch so Spielereien mit dem Fernseher. Man hat ja früher natürlich auf diesen alten Röhrenbildschirm gespielt. Und da kannte man diese Lautstärkebalken, die unten war, wenn man leiser gemacht hat, wo plötzlich einfach das Spiel unten der Lautstärkebalken von dem Fernseher erscheint, der einfach komplett runtergeht und der Ton vom Spiel geht auf einmal aus, wo du denkst, was habe ich denn jetzt gemacht? Bin ich auf irgendeiner Fernbedienung gewesen? Dabei ist das Spiel, was einen in dem Moment absolut verarscht, ob das Programm plötzlich umgeschaltet wird oder sowas. Also totale Mindfuck-Momente in dem Moment überall so gespickt, wo du wirklich einfach nur denkst, was war das denn gerade? Du verstehst die Sachen einfach nicht und die kommen so random und es sind auch Sachen, wo wirklich richtig mit einem gespielt wird und es ist echt Wahnsinn. Also das waren schon coole Momente. Das fand ich übrigens auch ganz klug. Gut, dass du es erwähnt hast, weil das ist natürlich eine Sache, ob man solche Effekte im Spiel einfach nur macht, indem man halt, wie schon erwähnt, Wände bluten lässt oder so, wo man dann denkt, okay, Das ist ein Insanity-Effekt für den Charakter, aber ein Insanity-Effekt für den Spieler. Genau. Dass halt eben Sachen am Fernseher passieren, wo man denkt, okay, was ist jetzt hier los? Das ist auch nochmal so ein kleiner Twist. Genau, das war, finde ich, so wie die Spielerei früher von Hideo Kojima mit Metal Gear Solid, mit dem Psycho Mantis Memory Card umstecken oder sowas. Oder du hast das. Das waren auch solche Momente, wo man echt gedacht hat, was ist jetzt los? Und ja, das hat schon geile Effekte, geile Momente gehabt und es. Ja. Übrigens, traurige Anekdote, wo du gerade PT erwähnst, beziehungsweise Hideo Kojima, du hast PT gar nicht erwähnt, aber ich hab's gedacht, laut gedacht. der Guillermo del Toro, hat das ja vor kurzem erwähnt, dass sie was Ähnliches vorhatten mit dem Spieler mit Silent Hills auf dieser Schiene wie Psycho Mantis, dass das Spiel den Spieler richtig verarscht oder in die Irre führt. Und das hat nochmal so einen Stich in die Wunde gegeben, weil man sich auf das Spiel so gefreut hat. Und wenn man da immer mehr hört, was da ich weiß ja nicht, ob die auch das bei diesem Fanprojekt berücksichtigen oder machen mit diesem Allison Road oder wie es heißt. Glaube ich nicht, nee. Da muss man wirklich klar sagen, da fehlt wahrscheinlich einfach die Klasse dahinter. Ja. Also man ist natürlich schwer, jetzt Allison Road zu bewerten, aber ist halt schwierig, den Spieler wirklich hinter dem Fernseher, hinter der Konsole einfach noch mehr zu verwirren außerhalb vom Spiel. Das ist halt, ja. Aber das hat Eternal Darkness richtig gut gemacht und das war schon Wahnsinn. Vor allen Dingen, weil die Effekte gemischt waren. Ob es spielintern war oder einfach nur auf den Fernseher bezogen oder ja, was auch immer. Wir haben jetzt noch gar nichts zur Optik erwähnt. Wir haben nur gesagt, es sieht aus ein bisschen wie Resident Evil. Und zwar kommen wir nämlich vor allem darauf, auf den Punkt, weil es auch wieder diese vorgerenderten Hintergründe hat, um quasi eine bessere Grafik zu bieten, als eigentlich möglich ist. Und was auch für Nintendo-Titel natürlich untypisch war, es gab halt klassische Sprachausgabe. Es wurde viel in Zwischensequenzen erzählt. Also es war wirklich sehr, sehr gut. Und wie ich auch gelesen habe, es war der erste 16:9-Titel. Also das mal auch ein technisches Beiwerk. Ja. Und also wie gesagt, ich finde das auch, dass das Spiel viel richtig gemacht hat. Und ich lese ja auch gerade, das sind so Dinge, die wir jetzt nicht mehr ganz so in Erinnerung hatten, aber die Laufgeschwindigkeit des jeweiligen Charakters ist quasi gebunden an die Energieanzeige. Das heißt, je weniger Energie du hast, desto langsamer hat sich dein Charakter auch bewegt. Und das ist ja auch nochmal eigentlich ein cooles Feature. Weil also ähnlich wie bei Resident Evil, wenn du stark angeschlagen warst, man ist dann gehumpelt oder so. Genau. Es war schon großartig. Ich muss auch sagen, jetzt habe ich wieder richtig Bock, dieses Spiel zu spielen. Ich habe es Gott sei Dank original hinten in der Kiste liegen. Ich leider nicht. Bekommt man das eigentlich gut oder Weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich mir es zum richtigen Zeitpunkt geschnappt habe. Ich muss mal wieder recherchieren. Ich glaube aber eigentlich nicht, dass es ein wirklich teurer Titel ist. Ich weiß nicht, weil es hat schon unter gewissen Leuten wirklich das Ansehen. Es gibt viele, die es kennen, gerade so in diesem Horror-Szenario. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, ob es wirklich so eine seltene. Ich müsste auch überlegen, ob ich es überhaupt in einer Red Ranger Folge mal zeigen kann. Muss ich mal schauen. Ist eigentlich noch fast zu neu, um es dort zu zeigen. Was ein bisschen schade ist, das Spiel hatte ja auch durchweg in der Presse enorm Erfolg. Also das war ja jetzt wirklich nicht nur ein Spiel, was ein paar Leute gut fanden und das dann so propagiert haben, sondern das kam durchschnittlich extrem gut weg. Also nur als Beispiel, IGN hat 9,6 von 10 Punkten gegeben. Okay, du weinst gerade. 55 Euro? Okay, gut. Ja, ich hab's ja hinten drin. Genauso wie Skies of Arcadia und so weiter. Die paar teuren Spiele. Und deswegen gab's auch ein paar Schreie natürlich. Okay, wir wollen jetzt Eternal Darkness 2 und so weiter. Dann auf der Wii. Und war ja tatsächlich in Entwicklung. Aber dann ist es wieder an verschiedenen Rechteproblematiken gescheitert und so weiter. Nintendo hat ja offiziell die Marke inne. Das heißt, selbst wenn Silicon Knights wollen würde, wenn sie nicht mit Nintendo kooperieren, passiert da nichts. Und deswegen ist ja vor kurzem, ich glaube vor einem Jahr, ist ein Kickstarter gestartet gewesen. Das heißt, Shadow of the Eternals von eben den Machern von Eternal Darkness, die eben dann einen spirituellen Nachfolger machen wollen. Ja. Und wie ist der verlaufen? Ich weiß, dass es da was gab. Da gab es ein paar Probleme mit der Kommunikation und ist nicht sonderlich erfolgreich in dem Sinne gewesen. Also ich glaube, die haben einfach von dem Projekt her viel falsch gemacht, wie sie Informationen gestreut haben. Ja. Und es war sehr undurchsichtig. Aber der aktuelle Stand ist immer noch, dass es in Entwicklung ist und dass es sehr ambitioniert ist. Es soll also auch wieder 12 Kapitel geben. Die haben auch alle eine anständige Spielzeit, also jedes Kapitel so mindestens eine Stunde, wenn nicht sogar noch mehr. Also ist man bei 12 bis 24 Stunden Spielzeit. Plus dann noch, wenn man bedenken muss, ist es schwierig und man stirbt dann wieder sehr oft, weil ich muss sagen, dadurch hat sich die Spielzeit schon in die Länge gezogen, weil es stellenweise echt knüppelhart war. Es war das Wahnsinn. Ist richtig. Und es, also ich nehme an, Shadow of the Eternals, also und wenn man jetzt das nimmt, die Informationen, die man schon hat, ist die Charakteristik von diesen Spielen einfach die Zeitspanne. Und genau das soll ja bei Shadow of the Eternals dann auch wieder so sein. Also die 12 Kapitel umfassen dann eine Zeitspanne, ich habe gelesen, 2500 Jahre und auch verschiedene Locations, USA und so weiter. Ja. Also da bin ich sehr interessant, ob was kommt und ob es dann natürlich an die Qualität rankommt, wie wie das Original. Ja. Denn man muss natürlich immer bei solchen Spielen zugute halten. Nintendo ist zwar Publisher gewesen, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sie im Hintergrund, ähnlich wie bei Rare, ein kleines bisschen mitgeholfen haben, um die Qualität des Titels zu sichern. Und es ist ja nicht umsonst so, dass, dass Rare es heute schwer hat, okay, gut, abgesehen von den ganzen Entwicklern, die abgehauen sind, die Qualität so hoch zu halten wie damals. Aber das ist eine andere Geschichte. Lassen wir uns mal überraschen. Auf jeden Fall, wenn ihr irgendwo auf dem Flohmarkt mal unterwegs seid und das Spiel sieht und relativ günstig abgreifen könnt, holt es euch auf jeden Fall. Also es ist, finde ich, es eindeutig ein Klassiker wie Silent Hill, Resident Evil. Sollte jeder Horrorfan auf jeden Fall mal gespielt haben. Vor allem, weil es sich auch eben so abhebt. Also man könnte jetzt zum Beispiel sagen, okay, wenn du Silent Hill gespielt hast, brauchst du nicht unbedingt Resident Evil zu spielen. Also jetzt, um einen die ganz sind harten halt sehr Platz zu relativ machen, sind, parallel genau, von ihrer Art her. Aber Eternal of the Darkness ist irgendwie, also wie gesagt, das finde ich ist nochmal was ganz anderes und wir haben es ja eben auch kurz erwähnt, es gibt auch heute noch halt keinen Titel, der das so gemacht hat, was ich eigentlich ehrlich gesagt auch nicht verstehe, also abgesehen von dem Sanity-Kram, aber auch, dass es über mehrere Epochen geht und so weiter, das ist seltsam, aber sehr, sehr gutes Spiel. Und dann haben wir heute, warte, wenn wir zusammenfassen, wir haben ein mittelmäßiges Spiel, also okay, sage ich jetzt einfach mal, mittelmäßig klingt, wenn ich jetzt mittelmäßig sage, kriegt man immer einen Shitstorm ab, okay, das Spiel ist so scheiße und so weiter. Wir meinen, es ist mittelmäßig, Geschmackssache. Es ist Geschmackssache. Nicht schlecht, es nicht grottenschlecht, aber es ist halt, ach, nicht der Ultra-Super-Titel, den man erwartet hat. Du hast wieder nicht geredet, sehr schön. Ach. Jetzt hast du wieder deine Quote erfüllt. Genau, es ist also der kein Daumen nach oben, sondern der Daumen halt schräg, diagonal, würde ich mal einfach mal ich würde ihn schon in sagen. Die Tendenz so nach oben machen, weil es schon schöne Neuerungen hat. Es ist schon gut gemacht, aber es ist halt leider kein Knüller, wie man ihn erhofft hat, zumindest als Fan der Serie. Eigentlich hätte man müssen erwarten, okay, nehmen wir mal jetzt die Qualität von einem Project Zero 2 und man fügt noch das Geniale durch das Gamepad hinzu, dann kommt ein Meisterwerk raus. Und aber auch die Grafik allein schon, die ja auch nochmal einen sehr schönen Sprung mit der Atmosphäre mitmacht und nee, aber es ist, dann haben wir in deinen Augen Meisterwerk mit Soma. Würde ich schon sagen, ja. Preiswertes, preisgünstiges Meisterwerk, vor allem bezogen auf die Spielzeit. Also dann kann man ja das Ganze wieder runterrechnen. Und ein Klassiker, also. Ein Klassiker, den man gespielt haben muss. Genau, auf jeden Fall. Also vor allem, wenn man Gamecube besitzt, also. Genau. Oder eine Wii. Vor allen Dingen, ich sag mal, man bekommt es mit Sicherheit irgendwie noch günstiger gebraucht oder bei eBay oder sonst irgendwas, muss man einfach mal schauen. Ich habe jetzt nur eben mal kurz so spontan bei Amazon geguckt. Aber man sollte es auf jeden Fall gespielt haben. Ich habe jetzt auch wieder richtig Lust, weil es ist schon ein richtig geiles Spiel, sagen wir es mal. Du kennst ja leider keinen, der es dir ausleihen kann. Das wäre auch eine Möglichkeit. Wir können Tischtennis wieder drum spielen. Oh nee, davon habe ich genug. Davon hast du wirklich genug. Gut. Dann auch vielen Dank für die leider längere Ausgabe, also das mit 30 Minuten hat nicht geklappt, aber wir können es einfach als Halloween-Special vermarkten. Genau, es ist halt jetzt einfach mal ein nachträgliches Halloween-Special. Wir haben es leider davor nicht geschafft. Ich bin sowieso jemand, wenn ich über Horrorspiele anfange zu reden oder überhaupt Horror, dann hört es einfach nicht mehr auf, weil ich habe dann so viel. Ich würde am liebsten noch 2-3 andere Titel neben Soma ansprechen, aber das Problem ist, dafür reicht einfach die Zeit jetzt aktuell nicht aus und ja. Das stimmt, das ist richtig, aber man muss ja auch fairerweise sagen, wir haben uns 3 Themen rausgepickt. Ja. Also, es ist ja erst die 2. Episode, aber das Konzept ist definitiv, dass man bei den 30 Minuten bleibt und immer ein Thema behandelt, damit es relativ kompakt ist. Ja. Und hier, das war jetzt einfach was Besonderes. Vielleicht gibt es mal wieder ein Halloween-Special. Genau. Also, vielen Dank fürs also jeder, der noch jetzt noch anwesend ist und zuhört, vielen, vielen Dank für das Durchhalten und die nächste Episode wird wieder kürzer Und dann reden wir über Sukis Tischtenniskünste im Ausführlichen. Lieber nicht, lieber nicht. Nee, ich bedanke mich ebenfalls. Ja, es war sehr interessant, generell einmal zu diskutieren, auch wie deine Meinung jetzt momentan zur Politik ist, weil wir das beide gerade spielen. Und mal wieder, genau, und jetzt auch Eternal Darkness, das war schon mal nochmal gut, über den Titel zu sprechen. Genau. Ich habe den relativ aus den Augen verloren. Ich weiß, bei Ihnen gibt es noch, aber ich habe mal nochmal richtig Lust drauf. Genau. Aber einen Wunsch habe ich jetzt schon als Podcast, potenzielles Podcast-Thema. Und zwar, ich äußere jetzt nicht den detaillierten Wunsch, aber wir müssen uns irgendwann mal ein Spiel rauspicken, was wir beide extrem hassen und wo wir einfach nur fluchen und uns über das Spiel auskotzen und lästern und richtig drauf reinhauen. Können wir machen. Dann ist zwar der Shitstorm von einigen Personen, die es sehr mögen, vorprogrammiert, aber Geschmäcker sind halt einfach verschieden. Okay, und wenn wir uns Superman 64 rausholen, dann gibt es keinen Shitstorm. Ich glaube, das hasst jeder. Ja. Nee. Okay. Gut. Dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.